Lange war der Ausstieg aus der Kernenergie ein Gewinnerthema der Grünen. Seit dem Reaktorunfall in Fukushima in Japan im März 2011 unterstützte eine große Mehrheit den Ausstieg. Doch damals gab es eine Zwischenlösung auf dem Weg zu erneuerbaren Energien, Kraftwerke, die mit billigem russischen Gas betrieben wurden. Der Preis dieser Zwischenlösung zeigte sich im Februar 2022. Die deutsche Rohstoffabhängigkeit gegenüber Russland half dabei, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu befähigen, die Ukraine mit einem Landkrieg zu überziehen, wie ihn Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen hatte. Der Krieg führte zu Sanktionen gegen Russland und die Gaslieferungen von dort wurden gestoppt. Nord Stream 2 wurde gar nicht mehr in Betrieb genommen und 3 der 4 Röhren von Nord Stream 1 wurden Ende September 2022 gesprengt. Deutschland suchte händeringend nach anderen Gaslieferanten, baute LNG-Terminals und kaufte Flüssiggas in den USA oder Katar. Gleichzeitig wollen die Grünen in der Bundesregierung weithin die Klimaziele erreichen und den Ausstieg aus der fossilen Energie einleiten. Das bedeutet, Autos sollten nicht mehr mit Benzin, sondern mit Strom fahren, Heizungen nicht mehr mit Öl oder Gas, sondern ebenfalls mit Strom betrieben werden. In dieser Gemengelage braucht es kein Studium der Energiewissenschaft, um zu begreifen, dass es klug gewesen wäre, die verbliebenen 3 Kernkraftwerke zeitweilig weiterlaufen zu lassen und vielleicht die 3 stillgelegten wieder ins Netz zu nehmen, um für die Übergangszeit Kernenergie zu nutzen, bis die erneuerbaren Energieerzeuger entsprechend ausgebaut und die fehlenden Stromtrassen gelegt wären, sodass Deutschland perspektivisch tatsächlich mehr oder weniger problemlos aus Kohle, Öl und Gas aussteigen kann. Wie lange die Übergangszeit hätte dauern müssen, muss hier nicht beschrieben werden, vielleicht 5, vielleicht 10 Jahre. Dieser Ansicht war im April 2023 die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, wie eine Umfrage des Deutschlandtrends vom 14. April 2023 zeigte. 59% der Bevölkerung war gegen die Abschaltung der letzten 3 Atomkraftwerke und selbst bei den Grünen lag der Anteil bei stattlichen 18%. Dem Autor ist bekannt, dass auch innerhalb der Grünen hohe Verantwortliche das Dilemma erkannten, deshalb über ihren Schatten sprangen und gegen die Abschaltung argumentierten. Doch der Kampf gegen die Kernkraft gehört zum Gründungsmythos der Grünen. Die Ideologen um Jürgen Trittin, der in der Ampel keine Verantwortung mehr trägt und nur als knurrender Grand Seigneur von der Hinterbank operiert, verhinderten eine pragmatische Lösung. Dabei wäre das die Chance für die Grünen gewesen, sich zur Volkspartei zu entwickeln. Viele Menschen im Lande hätten es zu schätzen gewusst, wenn die Partei trotz ihrer Ablehnung der Kernenergie in Zeiten der höchsten Not ein Opfer gebracht und für das Wohl des Landes die Kernkraft für eine Übergangszeit von vielleicht 5 Jahren oder 10 Jahren akzeptiert hätte.